blog.uber.de Spezial. Und jetzt die blog.uber.de Radioshow mit Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur blog.uber.de Radioshow mit mir, mit Stefan. Herzlich willkommen und ihr wundert euch sicherlich jetzt, was hier los ist. Kein gewohnter Blogcast mit René und mir. Nein, denn René habe ich verkauft und das Ganze hat zwei Gründe. Zum einen, es ist Urlaubszeit und auch ihr wollt ja auch mal etwas Urlaub haben und wir natürlich auch. Und damit ihr uns nicht ganz vermisst, bleiben wir natürlich an eurer Seite, aber diesmal in Form einer Radioshow. Und der zweite Grund ist natürlich folgender: die Künstler, die uns immer fleißig mit Musik versorgen, aus dem Podsafe Music Network, sollen heute mal richtig geehrt werden. Und deshalb machen wir eine Radioshow. Wir spielen einige ausgewählte Songs mal aus. Und also ich finde, das wird sich auf jeden Fall lohnen und wird euch hoffentlich auch Spaß machen. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir legen gleich los mit unserem ersten Künstler, zwar Erica Rose und Uhu. Viel Spaß dabei, bis gleich. Clock that ticks and time it winds, you hold me back, I'm walking down between love and death and life and lies. Happiness or heart of stone, I'll never know from where you grow, has it all been said and loved and lost. Ja, Urlaub. Urlaub ist immer ein schönes Stichwort. Die schönste Zeit des Jahres, sagen viele. Und auch wichtig, dass man sich mal vom Arbeitsalltag oder vom normalen Alltag einfach mal erholt und frische Energie tankt. Und wie ihr das machen könnt, da haben wir jetzt einen kleinen Tipp. Und zwar, der Dirk war 2006 mit dem Fahrrad unterwegs. Und zwar nicht irgendwo hier in Berlin, sondern in Mallorca. Er ist über die Insel, quer über die Insel, vom einen Ende zum anderen, mit dem Fahrrad und so Hut ab vor der Leistung, muss ich sagen. Das waren ordentliche Strecken, so im Durchschnitt 40 Kilometer am Tag hat er geschrieben. Und wer sich das alles mal durchlesen will, Beitrag 188 Folgen, ne, sind insgesamt vier tolle Beiträge mit richtig interessanten Text und natürlich auch tollen Bildern, weil Sommerurlaub, da gibt es natürlich auch immer schöne Urlaubsfotos. Ja, Hut ab vor dieser Leistung, muss ich sagen, mit dem Fahrrad durch Mallorca. Könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, aber Dirk ist halt ein Verrückter. Und ja, wie gesagt, wer sich das durchlesen will, Beitrag 188 folgende, einfach mal durchlesen. Und naja, was braucht man, wenn man im Urlaub ist? Natürlich Geld. Und deshalb spiele ich jetzt für euch Dislocated Bona und Give Me Your Money und bin gleich wieder da für euch. Give me my money and shut the fuck up. Stupid trick ass, bitch ass, hoe ass, fucking cunt. Yeah, ho! Sucking my dick, but you've been sucking on my money much more. You acting like a professional whore, revolving doors, searching the floors for more gold to dig. My wallet was big, then I started tapping that ass. You started tapping my cash fast. You started building a staff so shit could last. But they didn't cool to the math, to the maddest. We tried to avoid the static, and I won't have it, cause I'm an addict and a substance abuser. Yeah, you call me a loser, I just call myself a chooser, and I choose to keep my money. So bye bye, honey. Does it make you feel crummy to know that in 3 hours I'll be fucking like a bunny? Today's a sunny for me. You're just a dummy, you see. Those are my bucks, give it back, you sick. Chivalry is dead and your bitch just killed it. Free willed it, yeah, you took it and you spilled it. You spilled it while you're doing your chores. I'm in my four fucking whores. You think the money's mine, I think the money's yours. You asked for some scratch, so I gave you a 20. But this money was yours, I took it cause you had plenty. You had plenty. Support his girl, but she'll spend all your bread. Quit giving your head, nag off your ear until her face turns red. Well, I'm here to say this shit, we ain't having it. When you bring that check home, bitch, you know I'm grabbing it. And I'm headed to a bar to find a bitch, I'll be tapping it. And when I finish up, I'll come home, I'll be cabbing it. Buy me this, buy me that, buy me crap. I'll stop that bullshit quick with one slap. What you got on my new Dodgers fitted hat? Give the pockets a pat, now what you think about that? Cause once he slips them the sleazy pole, I got these bitches all locked with my control. I got them buying me dinner, tell me who's the winner. I'm borrowing 50 bucks when my dick is still in her. Even if I occasionally come too fast, I make her give me some cash to hook up some gas. And when she's acting like she's broke, I'll hit her stash and take 200 from her fucking lying ass, bitch. You know that. Shit is driving me insane. This is cute, I want that. You spoiled fucking brat, I'd rather kill you. That's why I wrote this rap. Not one more dime, not the second of my time. From this point forward, your pussy is mine. You're paying me now, you ugly fucking cow. I'll make you sell your ass and don't ask me how. You'll probably fucking cry, you'll probably ask me why. You shouldn't even bother, I'll just feed you more lies. And if you don't wanna be a whore, then that way's the door. I suggest you stay, or you'll always be poor. Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You gotta be a pimp in this land of broken honeys. So suck it fucking down, and I'll take you to town. I'll bust it in your mouth and make you swish it around. And get ready, slut, don't consider this a rut. Just turn around and present the butt. It's Master God 05, and listen up, guys. Fuck respect, I just come in bitches' eyes. Bitch. Yeah. Ja, Geld. Geld ist ein gutes Stichwort, denn Geld braucht man ja, wenn man im Urlaub ist. Und naja, es gibt ja zwei Grundregeln. Zum einen, man gibt sehr viel Geld aus im Urlaub. Und zum anderen, das Geld sitzt natürlich auch lockerer im Urlaub. Denn man kommt ja so schnell wahrscheinlich nicht nochmal wieder an den Urlaubsort, je nachdem, wo man ist. Und ja, viel Geld hat garantiert auch Maite ausgegeben, unsere Bloggerin Maite. Als sie Ende 2007 in Venezuela war, also ziemlich weit weg, und da war sie einen ganzen Monat lang mit ihrem Freund und noch ein paar anderen Leuten, ein paar Freunden. Und ja, was sie da alles erlebt hat, könnt ihr nachlesen in vier Teilen, vier spektakuläre Teile mit wirklich einem tollen Reisebericht und wirklich richtig tollen Fotos, kann ich da nur sagen. Ich habe da noch einen Papagei im Kopf, der wirklich toll aussah. Und also ich kann mir schon vorstellen, dass Maite dort richtig von begeistert war von dem Urlaub. Venezuela im Beitrag 1576 folgende, nur zu empfehlen. Und ja, ihr merkt schon, die Urlaubsbeiträge sind wirklich ein tolles Thema im Blog. Und da kann man einfach mal Danke sagen, weil die vielen Blogger, die wir haben, das macht natürlich auch die Themenvielfalt aus. Und Urlaubsberichte, Internet, das ist ja heute immer so eine Sache. Man kann sich vorher informieren und vielleicht kann der eine oder andere dort auch ein paar Anregungen für den nächsten Urlaub mitnehmen. Und wenn es bei euch auch so ist, dann haben wir ja unser Ziel erreicht. Da danken wir euch schon mal fürs Lesen. Ein Urlaub anderer Art hat eine andere Bloggerin erlebt. Und wie das genau aussah, das erzähle ich euch nach dem nächsten Song. Und zwar Marina Wie mit Simple Magic. Ja, wie schon angekündigt, kommen wir jetzt zu einer anderen Bloggerin, und zwar unsere Sarah. Wer nicht weiß, wer Sarah ist mittlerweile ein 18-jähriges junges Mädchen, was weit gereist ist. Und ja, was soll man dazu sagen? 10 Monate Amerika hat sie erlebt, hat dort quasi die 11. Klasse komplett verbracht und ja, also Hut ab. Ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwie in dem Alter in Amerika gewesen zu sein. Und ja, was sie da alles erlebt hat, an beeindruckenden Sachen, an schön, aber leider auch an negativen Sachen, könnt ihr euch durchlesen ab Beitrag 1493. Sie hat viel gebloggt und viel berichtet, was sie dort erlebt hat, gemeinsam mit ihrer Gastfamilie, beziehungsweise auch mit ihrer Freundin, die sie dort kennengelernt hat aus Brasilien, die nämlich auch dort 10 Monate war. Und ja, wie gesagt, Beitrag 1493, da geht's los. Sarah in Amerika oder Sarah berichtet aus Amerika 10 Monate lang Erlebnisse und für euch zum Nachlesen. Bevor jetzt der nächste Song kommt, ist es natürlich eine passende Überleitung zu einer anderen Bloggerin, weil der Song ist mir im Gedächtnis geblieben. Wir haben nämlich diesen Song unserer Bloggerin Pizzi gewidmet zum Geburtstag, und zwar von Bill Tastain, Party Girl. Activate, go! Viele Urlaubsbeiträge hier im Blog und für alle, die jetzt vielleicht bei 30 bis 40 Grad oder vielleicht auch mehr, wollen wir es mal nicht hoffen, irgendwo am Strand liegen und unsere blog.uber.de Radioshow hören, hier mal eine kleine Abkühlung, und zwar geht es um einen Beitrag von Maite, ihr Winterurlaub, der zum Glück noch ein Winterurlaub wurde, denn sie war in Tirol. Das Ganze könnt ihr nachlesen in Beitrag 1249. Unter dem Titel Wenn Engel reisen. Ja, Maite, was soll ich dazu noch sagen? Passt doch wie die Faust aufs Auge, dieser Titel. Und ja, es ging kurios los, denn sie kam bei ja, frühlingshaften Wetter in Tirol an. Es war noch alles grün, aber dann wendete sich das Blatt und es fiel Schnee. Und das war im März. Und da ist ja durchaus möglich, dass da noch Schnee fällt. Und so hatte sie noch einen tollen Winterurlaub und hat sich sogar auf Snowboard oder auf Skier gewagt. Und es ist alles gut gegangen. Skiheil, sagt man da sozusagen. Ne? Oder Hals- und Beinbruch. Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber es ist geglückt und Maite ist gesund und munter wiedergekommen. Wer sich das Ganze durchlesen möchte, wie gesagt, Beitrag 1249, wenn Engel reisen. Und wir machen jetzt weiter mit Musik. Melissa Beckwith und Never Let Go ist der nächste Titel, bei dem ich euch viel Spaß wünsche. It took a long time to say your name without a tear in my eye. And a longer time to understand the reasons why. The way you left would make me smile. You always walked that extra mile. For anything you believe, you were my crying shoulder, a friend through and through, rock of inspiration when my whole world turned to blue, shining light on cold dark nights, a solid heart of gold, so much life left to live. 25 years old. Now I close my eyes and say a prayer that God will keep you in his care. And in my heart you'll live forevermore. I'll miss the comfort of your touch, the way you filled my life so much. You'll always be a part of. Jetzt hatten wir genug Urlaubsberichte und für alle die, meine, es ist ja gut möglich, dass man im Sommer vielleicht nicht wegfährt und Urlaub auf Balkonien macht oder dann lieber im Frühjahr oder im Herbst seinen Urlaub antritt. Für alle die, die zu Hause geblieben sind, hier vielleicht mal eine Anregung kulinarischer Art, die ich von einer lieben Freundin aufgeschnappt habe und was ich vorher noch nie gegessen habe, und zwar geht es um schwarze Nudeln. Und den Beitrag habe ich deshalb hier in die blog.juba.de Radioshow eingebaut, weil neulich hatte mich die Harriet, um die es geht, wieder daran erinnert. Sie hatte nämlich mit einer Arbeitskollegin dieses Thema und hat sich an den Blog erinnert und das finde ich toll, weil So weiß ich, dass die Beiträge auch im Gedächtnis bleiben. Ja, schwarze Nudeln. Habt ihr schon mal schwarze Nudeln gegessen? Ich persönlich nicht einmal, und zwar an diesem besagten Tag bei meiner lieben Freundin Harriet. Und wie schwarze Nudeln aussehen, könnt ihr euch angucken im Beitrag 850. Und nur so viel, schwarze Nudeln schmecken total lecker und ja, sind durchaus ja, ein Augenschmaus, weil die sehen auch lecker aus und ja, die fühlen sich an so wie Gummi, wie Gummitiere, glaube ich, ne? Also, wie gesagt, eine Empfehlung und könnt ihr ja mal ausprobieren. Die schwarzen Nudeln, die mit Tintenfischtinte gefärbt sind und total, total, total lecker schmecken. Kann ich euch nur empfehlen und ja, wir machen weiter mit Musik und zwar Andrea Harper und I Got a Feeling. Juba.de Radio Show mit Stefan und wie hat euch bisher die Sendung gefallen, wenn ich mal so fragen darf? Ich kann euch leider nicht hören. Deshalb gibt es die Kontaktmöglichkeiten und wir wollen, wie gesagt, euer Feedback, eure Meinung, immer her damit. Wenn ihr was zu sagen habt, schickt uns eine E-Mail an blog@juba.de oder nutzt das Kontaktformular im Blog, in der Sidebar, beziehungsweise kommentiert fleißig. Natürlich nur zu den entsprechenden Beiträgen. Wenn ihr ein Feedback zum Podcast habt, zum Blogcast, dann nutzt die Kommentarfunktion in den entsprechenden Beiträgen. Ansonsten, am einfachsten geht's per Telefon. Einfach anrufen auf unserer Mailbox unter Berlin 030 202 368 03. Wir freuen uns über jeden Anruf, über jede E-Mail und über jeden Kommentar. Wenn ihr was zu sagen habt, schickt uns einfach was. Und ja, bevor wir jetzt schon zum Ende kommen, was ich sehr bedauere, noch einmal Musik und zwar Neil Fox mit Swanky Yay. Sitting on the corner with my high school buddy known as Frank Gay. Yes, I would. When this person of perfection walked into my side and sat there point blank. Oh yeah, she's so swanky. Was soll ich sagen? Es geht dem Ende entgegen. Diese Radioshow ist fast zu Ende. Leider. Ich kann nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören an alle Hörer, an alle Leser und Kommentierer und Schreiber des Blogs, an alle Fans vom blog.über.de, Blogcast und vom Blog. Und ich hoffe, dass ihr auch weiter so fleißig dabei seid, uns regelmäßig hört. Alle zwei Wochen erscheint der Podcast, jeden Monat der Black Stories Podcast. Und ja, wie gesagt, wir würden uns auch über Feedback freuen. Schreibt uns einfach und sagt uns eure Meinung. Wie findet ihr das Ganze? Ich bedanke mich, wie gesagt, und wünsche allen eine schöne Urlaubszeit. Egal, wo ihr sie verbringt, erholt euch gut, sammelt neue Kräfte für den Alltag. Und in zwei Wochen ist mein Kollege René dran mit seiner blog.über.de Radio Show. Und danach hören wir uns wie gewohnt wieder mit dem regulären Blogcast. Dann wieder mit René und mit mir. Mein Name ist Stefan. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle zwei Wochen neu. Alle Infos dieses Podcasts zum Nachlesen auf blog.juba.de.